politisches Framing. Die Wortwahl der AfD erfüllt zwei Funktionen. Zum einen klare Signale an die rechtsradikalen Wähler zu senden, zum anderen dabei die Radikalität gegenüber der Mehrheitsgesellschaft zu verharmlosen. Während sich die Horden auf den Straßen von Chemnitz bewusst gegen die soziale Erwünschtheit richteten, loten rechtsradikale Politiker die Grenzen des Sagbaren immer wieder aufs Neue aus. Politiker haben zu allen Zeiten ihre Programme in wirksame Worte verpackt. Vor allem in moralisch umstrittenen Fragen ist die sprachliche Fassung entscheidend. Deshalb nannte das US-Militär seinen Einsatz in Afghanistan 2001 Operation Enduring Freedom, also Operation Dauerhafte Freiheit und nicht Angriffskrieg. Ein typisches Beispiel für sprachliche Einrahmungen im Alltag sind Euphemismen wie Entschlafen für Sterben oder Lebenskünstler für Arbeitsloser. Verharmlosende Beschönigungen sind meist leicht zu durchschauen. Allerdings können Wörter auch einen Einfluss auf Entscheidungen haben. Das haben die israelisch-amerikanischen Psychologen Amos Tversky und Daniel Kahneman in einer Reihe berühmter Versuche zum Framing nachgewiesen. Sie präsentierten Personen eine kleine Geschichte, die vereinfacht so lautet: Bei einem ärztlichen Eingriff ist die Überlebenswahrscheinlichkeit 80%. Soll die Ärztin operieren? Bei Fragen dieser Art stimmen mehr als 2/3 der Probanden einer Operation zu. Die Vergleichsgruppe erhielt die Frage: Bei einem ärztlichen Eingriff ist das Sterberisiko 20%. Soll die Ärztin operieren? Beide Fragen unterscheiden sich nur in der Wortwahl, drücken aber dieselbe Tatsache aus. Doch im zweiten Fall antwortete lediglich 1/3 mit Ja. Mit anderen Worten, das Framing, die sprachliche Verpackung hat hier den Ausschlag gegeben, nicht die nackten Zahlen. Der tiefere Grund für diesen Effekt sind Emotionen. Weil ein Wort wie Sterben den Angstschaltkreis im heißen System aktiviert, reagieren wir auf Fragen zum Tod meist mit einer automatischen innerlichen Abwehrreaktion. Der Versuch zeigt, wer es schafft, mit seinen Worten die passenden Emotionen anzusprechen, kann die Entscheidungen von Menschen beeinflussen. Allerdings ist dieser Effekt bisher nur für wenige Szenarien nachgewiesen. Bei vielen Fällen in der Diskussion, wie beispielsweise um das Wort Flüchtlingskrise, sind negative Effekte bisher gar nicht durch Studien belegt. Dennoch erhielt das Wort Framing im politischen Diskurs der letzten Jahre selbst ein positives Framing, was dazu geführt hat, dass sprachsensible Geistes- und Sozialwissenschaftler jetzt bei jedem neuen Ausdruck die Ohren spitzen.